Hey Väterchen Franz, versoffener Chronist, hey Väterchen Franz, sag du, wie es ist. Hey Väterchen Franz, hey Väterchen Franz, erzähle die Geschichte, erzähle sie ganz. Nun gut, Väterchen Franz, red an. Seht ihr drüben Mitbewohner das Hygieneinstitut? Da, wo heut die weißen Riesen die Gehirne waschen, gut. Genau bis dorthin reichte damals unsere Vaterstadt. Und erlebten sie im Aussatz, die man nicht ertragen hat. Der SS-Offizier, der nachts nicht schlief, sondern schrie. Und der Zoodirektor abgehalft hat wegen Sodomie. Der schwule Kommunist mit TBC und ohne Pass. Und der abgefallene Priester, der noch schwarze Messen las. Das Hasenschadenkind, das bis, wenn's bitte sagen sollt. Und der Schreiner, der partout, so wie Jesus leben wollt. Hey Väterchen Franz, versoffener Chronist, hey Väterchen Franz, sag du, wie es ist. Hey Väterchen Franz, erzähle die Geschichte, erzähle sie ganz. Nun gut, Väterchen Franz fährt fort. Viele Jahre lebten sie dort zwischen Trümmern, Schrott und Müll, aßen Krähen, tranken Wermut, rauchten Pfefferminz mit Dill. Ihre Haare waren lang und ihre Bärte kraus und dick. Und sie stanken wie die Füchse, jeder hatte seinen Tick. Der SS-Offizier, der suchte Massengräber und stach überall mit einer Eisenstange in den Grund. Der Zoodirektor schuf aus Pappe Polsterzeug und Draht ein riesengroßes Tier, das seufzen konnte, wenn man's trat. Der Kommunist, der malte rote Sonnen, prophezeite schon für das nächste Wochenende die Weltrevolution. Hey Väterchen Franz, versoffener Chronist, hey Väterchen Franz, sag du, wie es ist. Hey Väterchen Franz, erzähle die Geschichte, erzähle sie ganz. Nun gut, Väterchen Franz fährt fort. Und der Priester psalmodierte monoton von früh bis spät ein aus Kurskonzils und Kriegsbericht bestehendes Gebet. Und der Schreiner, der vermehrte meist den Wermut Weinvorrat. Und das Kind baute den Ratten eine richtige Rattenstadt. Und so hätten sie gelebt, vielleicht bis heute irgendwann. Doch es fing dann diese peinliche Geschichte plötzlich an. Töchter und die Söhne aus den allerbesten Familien, die zogen zunächst heimlich, später offen nach dorthin. Sangen Rohlieder, tranken, liebten sich die kreuz und quer. Und sie ließen ihre Haare wachsen, wuschen sich nicht mehr. Hey Väterchen Franz, versoffener Chronist, hey Väterchen Franz, sag du, wie es ist. Hey Väterchen Franz, erzähle die Geschichte, erzähle sie ganz. Nun gut, Väterchen Franz fährt fort. Viele schlugen sogar mit den Fäusten ihre Erbschaft aus, schütteten die mit Gift in das Fass voll Saus und Braust. Sie verbrannten dazu tanzend gar den Abendlandaltar und verleuchteten ganz öffentlich die gelbe Gefahr. Das ging nun freilich weiter als ein Highlife-Schabernack. Voll Angst verschloss man alle Tempeltüren auch am Tag. Doch im Hirtenbrief erklärte unser Zeitungszar zuletzt das saubere Empfinden unserer Stadt als grob verletzt, sprach dem Senat das Misstrauen aus, befahl im barschen Ton dem fetten Polizeichef eine Säuberungsaktion. Hey Väterchen Franz, versoffener Chronist, hey Väterchen Franz, sag du, wie es ist. Hey Väterchen Franz, erzähle die Geschichte, erzähle sie ganz. Nun gut, Väterchen Franz fährt fort. Es war an einem Montag, als die Säuberung begann. 20 Bagger robbten sich ans Aussatzrevier ran. Das Hasenschadenkind, das mit den Ratten spielte, das bemerkte sie als erstes, brüllte, schlüpfte in ein Fass. Der SS-Offizier, der gerade bohrte, hörte schreien, Gabalam legte die Stange sowie eine Lanze ein, galoppierte auf die Bagger zu, sang das Horst-Wessel-Lied. Der Baukolonnenführer riss die Hand hoch und sang mit. Die Bagger rachen tief am Boden, fauchten und in ein, preschte blind vor Glück und Wut der SS-Ritter hinein. Hey Väterchen Franz, versoffener Chronist, hey Väterchen Franz, sag du, wie es ist. Hey Väterchen Franz, hey Väterchen Franz, erzähle die Geschichte, erzähle sie ganz. Nun gut, Väterchen Franz fährt fort. Es formierten sich die Bagger dann zu einem offenen Kreis, rollten vor zu jenem Panzerlied, der Tag war glühend heiß. Mit riesengroßem Seufzer fiel das riesengroße Tier ineinander, ein paar Eisenraupen knirschten drüber her. Dann zunächst fing man mit Netzen alle Bürgerkinder ein, warf den zappeligen Fang in große Waschtröge hinein. Nur die Aussätzigen ließ man und die rannten hin und her. Doch der Kreis wurde enger, schloss sich und dann sah man sie nicht mehr. Schließlich spritzte man noch Napalm, wollt ihr wissen, was geschah? Wie das Hasenschadenkind zum Beispiel hinterher aussah. Nee, Väterchen Franz, versoffener Chronist. Nee, Väterchen Franz, sei's wie es ist. Nein, Väterchen Franz, hör auf mit der Geschichte. Kunst ist doch Genuss. Nun gut, Väterchen Franz macht Schluss.